من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد وصلنا الى السنه الرابعه من الهجره وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد من غزوه حمراء الاسد واسترد المسلمون بعض الهيبه التي نزعت منهم بعد مصابهم في أحد وبدأت بعض قبائل العرب تحرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي السنة الرابعة للهجرة وفي شهر المحرم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد جمعا الجموع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تعدادها 50 و100 يعني 150 واحد وعلى رأسها أبو سلمة رضوان الله عليه أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد فأرسله حتى وصلوا إلى أرض ابني خويلد الأسديين فلما سمعوا بقدوم المسلمين تركوا إبلا وغنما وهربوا فأخذها المسلمون ومات أبو سلمة في هذه السرية وكذلك بارك الله فيكم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الشهر في المحرم سرية مع عبد الله بن أنيس فقتل سفيان بن خالد ابن نبيح الهذلي في عرنة عرنة وادي بين أو منطقة بين قريبة من عرفات قريبة بين عرفات ومنى في سفر من هذه السنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من عضل والقارة وقالوا إن فينا إسلاما ونريد أن تبعث من يعلم أن تبعث معنا من يعلمنا القرآن ويعلمنا الإسلام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم عشرة رجال يعلمهم وأمر عليهم عاصم بن ثابت وكانوا أيضا عيونا على قريش يعني حتى يشوفوا أخبار قريش فساروا معهم حتى وصلوا إلى الرجيع منطقة الرجيع بين مكة وعسفان بين مكة وعسفان منطقة الرجيع اسمها فاستصرخوا عليهم بني لحيان من هذيل وهم قوم سفيان بن خالد الذي قتله عبد الله بن أنيس فنفروا إليهم في 200 رجل والمسلمون لم يعني ما كان عندهم مجال إلا أن وجدوا السيوف على رقابهم فلجأ رجال السرية إلى ربوة عالية وبدأوا يقاتلون فخدعهم أهل الشرك وقالوا لهم ما نريد قتلكم ولا قتالكم فنعطيكم ميثاق وعهد أنه ما نقتلكم وكان قائد السرية عاصم ابن ثابت فأما عاصم وبعض الصحابة معهم رفضوا أن يستسلموا واغتنوا ثلاثة بذلك زيد بن الدثنة أو الدثنة يقول وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فلما نزلوا من الرمية من الصخرة اللي في الجبل لما نزلوا أوثقوهم مباشرة فعلموا أنهم غدروا غدر المشركون بالمسلمين ثلاثة فأما عبد الله بن طارق وهم في الطريق استطاع أن يفك قيده ويهرب فضربوه بالحجارة حتى قتلوه رضوان الله عليه وأما خبيب وزيد فباعوهم لأهل مكة فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر الحارث بن عامر كان قد قتل منهم في بدر فاشتروا خبيبا حتى يثأروا واشترى صفوان بن أمية زيدا ليقتله بأبيه فحبسوهما حتى انتهت الأشهر الحرم، فأخرجوهما إلى التنعيم وقتلوهم. ما كانوا يقتلوا في مكة، إنما قتلوهم خارج مكة. وطبعا قصة قتل خبيب بن عدي مشهورة، بارك الله فيكم. خبيب لما كان أسيرا في بني دار لبني الحارث، كان عنده موس، كان عنده موس حتى يحلق. فغفلت عن غلام، الجارية غفلت عن غلام لها، فدخلت فوجدت الغلام على يعني جالس عند في حضن خبيب ومعه الموس فالسكين، فظنت أنه سيقتله. فقال لها رضوان الله عليه: أتخشين أن أقتله؟ فما ردت، فقال: ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، ما أفعل مثل هذا الأمر. وهذه الجارية كانت تحدث بعد أن أسلمت عن خبيب رضوان الله عليه، تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا منه، ولقد رأيته يأكل من قطف من عنب، ومن مكة يومئذ ثمرة، ما في مكة ولا ثمرة عنب، وهو عنده عنب يأكله رضوان الله عليه، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله. يعني هذا رزق الله سبحانه وتعالى ساقه إلى خبيب رضوان الله عليه. فلما خرجوا ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، فأطال الركعتين ثم انتهى. فقال لهم: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزد، يعني لكنت طولت أكثر في الصلاة، ولكن أنتم ستقولون أنه هذا خاف من الموت فلذلك صلى كثيرا. ثم لما رفعوه ليصلبوه، كان أول من صلب رضوان الله عليه، قال: اللهم قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغوا الغداة ما يفعل بنا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، أو لا تغادر منهم أحدا. ثم أنشد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقيل أن القائل ليس خبيب وإنما حسان بن حسان بن ثابت شاعر النبي رضوان الله عليه. فقام إليه عقبة بن الحارث وقتله فمات شهيدا. قال بعض أهل العلم أنه لما أرادوا أن يأخذوا جثته، فأتت مجموعة من الزنابير ولم يستطيعوا أن يقربوا جثة خبيب. وقيل أن هذا كان في زيد بن الدثنة، زيد رضوان الله عليه، لما أرادوا أن يقتلوه سأله أبو سفيان: أتحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. وقيل أن هذا القول هو لخبيب بن عدي. فقتلوه رضوان الله عليه. وعاصم بن ثابت لما قتل قيل أن فيه كانت مسألة، بارك الله فيكم، الزنابير، أتته ظلة من الزنابير من النحل، يعني ذكور النحل، وما استطاع أحد أن يقترب منه، فقالوا: دعوه حتى يصير ليل فنأخذه، فغيبه الله سبحانه وتعالى عنهم وما وجدوه. فحفظه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. في هذا بندس الاستمال die Ereignisse im Jahre 3 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad s.a.w. erklärt die wichtigsten, natürlich nicht alles jetzt, aber die wichtigsten Ereignisse erklärt. Und heute machen wir weiter mit dem vierten Jahr von der Auswanderung vom Propheten Muhammad s.a.w. oder nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Im dritten Jahr der Auswanderung gab es natürlich eine Uhud-Schlacht und die Muslime haben verloren in Uhud. Und danach ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hamra al-Asad, zu Hamra al-Asad. Und wir haben gesagt, das war in Shawwal auch, das war in Shawwal, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Die Leute aufgerufen hat, die in Uhud waren, dass sie mit ihm losreiten gegen die Leute von Mekka. Auf jeden Fall, die waren in einem Gebiet, das war Hamra al-Asad. 3 Tage sind sie geblieben und dann sind sie zurück nach Medina. Natürlich, das war ein Ereignis, dass die Muslime ihre, sozusagen ihr Ansehen zwischen den Arabern und den arabischen Stämmen wiederbekommen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat in dieser Zeit gewusst, dass die anderen arabischen Stämme jetzt versuchen werden, Medina und die Muslime anzugreifen. Deshalb hat der Prophet Muhammad s.a.w. Spione gesandt, damit sie schauen, was und damit sie wissen, was diese Leute vorbereiten. Und so hat der Prophet Muhammad s.a.w. im Jahre 4, im Monat Muharram, im ersten Monat, gehört, dass Tulayha wa Salama, die Söhne von Khuwaylid al-Asadiyyin, diese beiden, sie haben Leute zusammengebracht und Leute zusammengestellt, damit sie gegen den Propheten Muhammad s.a.w. kämpfen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen eine Brigade von 150 Leuten und diese Brigade war geschickt und diese Brigade war von Abdullah ibn Abd al-Asad, das wird Abu Salama radhiyallahu alayhi ibn Abd al-Asad geschickt. Und Abu Salama, als sie dort waren, als sie dieses Gebiet erreicht haben von die Söhne von Khuwaylid al-Asadiyyin, dann haben diese Leute gehört, dass die Muslime kommen, die sind weggeflohen. Und die haben viele Kamele und Ziegen und Schafe gelassen. Die Muslime haben das genommen. Und in dieser Brigade, als sie zurück wollten, starb Abu Salama radhiyallahu alayhi an Leiden von einer Wunde, die ihm passierte in Uhud. In diesem Monat auch, das wird in Muharram, im ersten Monat im Jahre 4, hat der Prophet Muhammad s.a.w. gehört, dass Sufyan ibn Khalid al-Hadali in Urana ist ein Gebiet in der Nähe von Arafat und Mina. In der Nähe von Arafat und Mina. Barakallahu fikum. Der hat gehört, dass dieser Sufyan ibn Khalid al-Hadali, der hat sich vorbereitet, damit er und der will Leute zusammenbringen, damit sie den Propheten angreifen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm eine Brigade mit Abdullah ibn Unais als Führer geschickt. Abdullah ibn Unais hat diesen Khalid getötet. Natürlich aber die Familie und der Staat von Khalid wollte sich rächen an die Muslime. Im Monat 2, das wird in Safar, auch im Jahr 4, kamen Leute von Adal wal Qarla. Adal, barakallahu fikum, das ist ein arabischer Stamm. Wal Qarla auch, ein arabischer Stamm. Sie kamen zum Propheten Muhammad s.a.w. Sie haben ihm gesagt, es gibt Leute, die von uns, die den Islam angenommen haben. Und wir wollen, dass du uns jemanden schickst, damit diese Person uns den Islam beibringt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen 10 von Sahaba geschickt. Diese 10 sollten diese Leute Islam beibringen und auf der anderen Seite auch sollten hören und gehorchen, was die Muslime sagen, was die Leute von Mekka planen und was sie wollen sagen. Als Spione, damit sie wissen, was sie genau vorbereiten, die Leute von Mekka. Als sie an einen Platz gekommen sind, das hieß Ar-Rajir. Ar-Rajir ist ein Ar-Rajir, barakallahu fikum. Al-Rajir ist ein Ort zwischen Mekka und Asfan, 8 Meilen ungefähr von Asfan in Richtung Mekka. Als sie dort waren, diese Gruppe von Adal und Qarla, von diesen 2 arabischen Stämmen, sie haben die Leute um Hilfe gerufen gegen die 10 Muslime. Und die 10 Muslime waren von Asim ibn Thabit, Asım ibn Sabit geführt. Die Muslime haben keine Möglichkeit gehabt, weil 200 Leute von Huwail, und das sind die Familie von diesem Sufyan ibn Khalid, was Abdullah ibn Unais getötet hat. Die sind 200 Leute gekommen, die Muslime waren 10. Trotzdem, die Muslime haben sich so einen Stein genommen auf einen Hügel und die haben sich verschanzt, die haben gegen diese Leute gekämpft. Dann haben die Muschrikin, die Götzendiener, einen Trick gemacht und die haben betrogen und gelogen. Sie haben ihnen gesagt, wenn ihr runterkommt, dann werden wir euch nicht tun und wir geben euch unser Wort und so weiter. Manche Muslime haben gesagt, okay. Andere haben gesagt, nein, wir wissen, dass diese Leute lügen, das werden wir niemals tun. Sie haben dann weiter gekämpft, alle wurden getötet, außer drei. Khubayb ibn Adi, Zayd ibn Ad-Dafinna und Abdullah ibn Tariq. Als diese drei runtergekommen sind von diesem Hügel, dann kamen die Muschrikin, die Götzendiener, und die haben sie sofort gefesselt und die haben sie festgenommen. Und das war natürlich klar, dass sie betrogen haben, dass sie einen Tricks mit ihnen gemacht haben. Auf dem Weg nach Mekka, Abdullah ibn Tariq könnte sich entfesseln und er könnte fliehen. Aber die Leute von Muschrikin, sie haben ihn mit Steinen beworfen, bis sie ihn getötet haben. Dann blieben zwei Leute, Khubayb ibn Adi und Zayd ibn Ad-Dafinna. Khubayb wurde gekauft von Banu al-Harith ibn Amr, die Familie von al-Harith ibn Amr. Dieser al-Harith ibn Amr wurde in Badr getötet. Als Rache wollten sie Khubayb töten. Und Zayd ibn al-Dathinna wurde von Safwan ibn Umayya gekauft, damit er ihn tötet als Rache für seinen Vater. Und Khubayb, barakallahu fikum, war dann bei diesem Banu al-Harith und er wurde gefesselt und er wurde als Gefangen genommen, weil die in den heiligen Monaten waren. In heiligen Monat waren, das bedeutet, das war in eigentlich, das war nicht direkt in heiligen Monaten, aber die haben nicht gekämpft. Sie haben diese Leute festgenommen, bei ihnen gelassen. Khubayb war eines Tages, der wollte sich rasieren an bestimmten Stellen. Nicht Bart jetzt, sondern an bestimmten Stellen wollte er sich sauber machen, rasieren. Und er wollte so ein Messer, damit er das macht. Eine Sklavin hat ihm das gegeben. Und die ist weggegangen. Und es gab ein kleines Kind. Khubayb hat das kleine Kind genommen und auf seinen Schoß getan. Die Sklavin kam rein, die hat das gesehen, die hat Messer in der Hand. Es hat ein Kind. Dann hat er sie angeschaut, die hat Angst gehabt. Khubayb sagte ihr, hast du Angst, dass ich ihn töte? Sie hat nicht gesagt, sie hat gesagt, inshallah werde ich ihn nicht tun und ich werde ihn nicht töten, diesen Jungen. Diese Sklavin, die hat später den Islam angenommen, die hat erzählt, ich hab niemals in meinem Leben so einen Gefangenen gesehen. Es gab in Mekka überhaupt keine Früchte und ich habe gesehen, Trauben, Weintrauben bei ihm, der hat davon gegessen. Und es gibt in Mekka keine Früchte. Und er wurde gefesselt. Das wird, wie bekam er das? Dann hat sie selber gesagt, das war Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diesen Rizq, diese Versorgung gegeben. Man hat dann Khubayb mitgenommen, damit man ihn tötet. Übrigens, Khubayb war der Erste, der gekreuzigt worden war. Die haben dann ihn gewollt, ihn töten. Hat ihm gesagt, ich möchte etwas tun. Dann haben sie gesagt, was willst du tun? Der hat gesagt, ich möchte beten. Sie haben gesagt, ja, du kannst beten. Der hat ein bisschen länger als normal gemacht. Dann hat er ihm gesagt, Wallah, ich wollte länger machen, aber ich habe nur die Angst, dass ihr sagt, weil er tut, weil er den Tod oder Angst vor dem Tod hat. Deshalb hat er das gemacht. Und dann sagte er, oh Allah, wir haben die Botschaft von deinem Gesandten verkündigt. Dann verkünde ihm auch, was mit uns passiert. Dann sagt er, oh Allah, zähle sie, ein nach dem anderen auf. Und oh Allah, töte sie, alle, einzeln. Und lass von ihnen keinen am Leben bleiben. Und dann sagt er, ich mache mir keine Sorgen, dass man mich als Muslim tötet. Egal an welcher Stelle, in der mich getötet hat. Das ist, um Allah subhanahu wa ta'ala, um seinen Willen. Und wenn er will, dann segnet er die Teile von einem Körper, was zerkleinert worden ist. Man hat gesagt, auch der hat das nicht gesagt, sondern Hassan ibn Thabit, sallallahu alayhi. Auf jeden Fall, man hat ihn dann getötet. Und Zayd ibn al-Dithinna, auch, barakallahu fikum, man wollte ihn töten. Dann kam Abu Sufyan zu ihm, der hat ihm gesagt, was denkst du, ist es nicht besser, dass Muhammad an deiner Stelle gewesen wäre, dass du jetzt getötet wirst? Er hat ihm gesagt, bei Allah, mir ist lieber, dass der Prophet Muhammad von Dorn nicht gestochen wird, als das wird mir es lieber, dass ich getötet werde und der Prophet Muhammad wird von einem Dorn nicht gestochen. Aber Sufyan sagte, ich habe niemanden so gesehen, der seinen der seinen Führer so liebt, wie die Gefährten von Muhammad ihren Führer, der Prophet Muhammad lieben. Man hat gesagt, auch das war von Khubayb, was hier gesagt wird. Das heißt, man kam zu Khubayb, der hat ihm gesagt, ja, willst du, dass der Prophet Muhammad an deiner Stelle gewesen wäre? Der hat gesagt, nein. Asim ibn Thabit, barakallahu fikum, als man ihn getötet hat, man wollte sein Schädel nehmen, damit man Wein mit seinem Schädel gießt. Das wird wie Glas oder wie Becher benutzt man sein Schädel. Subhanallah. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat, barakallahu fikum, viele Hummel geschickt, die kamen auf sein Leiche. Dann wollten die Kuffar von Mekka seine Leiche nehmen, damit sie sozusagen sein Schädel nehmen. Aber sie konnten nicht. Die waren sehr viele Hummel. Dann haben sie gesagt, lass mal bis Abend. Wenn es Nacht wird, dann gehen die Hummel weg und dann können wir ihnen seine Leiche nehmen. Die kamen Abend, es gab keine Leiche von ihm. Das ist weg. Man hat erzählt, das war von Khubayb, man hat erzählt auch, das war von Zayd und man sagt ja, das ist von Asim ibn Thabit, radwallahu alayh. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala seinen Körper geschützt hat. Sie könnten ihm nicht tun. Barakallahu fikum, fi shahr safar وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو براء عامر بن مالك وهو من رؤوس بني عامر فدعاه رسول الله إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد وقال لو بعثت معنا رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يلوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم فقال أنا لهم جار هذا أبو براء عامر بن مالك قال أنا أحميهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمر في 70 رجلا من خيار المسلمين وكانوا يعرفون بالقراء حفظ القرآن يحتطبون بالنهار يعني يعملون بالنهار ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل من خيرة الصحابة فساروا حتى نزلوا بئر معونة منطقة اسمها بئر معونة وهذه بئر معونة بين مكة وعسفان يعني قريب من مكة فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلم ينظر إليه عامر بن الطفيل وقتله، فقال حرام فزت ورب الكعبة، قتلوا رسول الله قتلوا. فاستصرخ عليهم بني عامر فأبوا وقالوا لن نغفر أبا براء، لأنه عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم رعلا وذكوان وعصية، وقيل عصية هذه القبائل، فأجابوه حتى هجموا على القوم وحصروه، فقالوا لهم نحن ما نريدكم. المسلمون قال لهم نحن ما نريدكم، نحن فقط جائزون يعني. فأبوا عليهم فقاتلوهم حتى قتلوهم جميعا إلا كعب بن زيد، تركوه وبه رمق، فجعل نفسه بين القتلى، وطبعا عاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا. وعمر بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة، لأنه كانوا بعيدين قليلا عن القوم، فلما رأوا الطير تحوم عرفوا أنه في شيء. فلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا بعض الصحابة منهم أسارة، أخذوا بعضهم أسارة، فلما رجع عمر بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين من بني عامر فقتلهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم عهد، فقال لقد قتلت قتيلين لا أعطي الدية فيهما. ثم قال هذا عمل أبي البراء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. يعني طبعا لما هذا أبو براء يعني علم ذلك، فذهب ابنه ربيعة إلى عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح انتقاما منه على فعلته النكرة، راح قتل فجرح ولكنه لم يمت، ما مات. ثم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قاصدا الغدر، فمنعه الله منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فقال اللهم اكفني عامرا، فأصابه نوع من الطاعون ومات فيما بعد. ولما وصل خبر سرية الرجيع اللي تكلمنا عليه، وكذلك بئر معونة في يوم واحد، حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنا شديدا، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا، يقنت شهرا يدعو الله سبحانه وتعالى عليهم. والبخاري روى هذه القصة، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا قال إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم، فأنزل الله فيهم قرآنا كان يتلى بلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد ذلك. وطبعا بارك الله فيكم، هذه السرية كان فيها غدر من هؤلاء، كان فيها غدر من هؤلاء، على الرغم من أنه كان فيهم يعني كان في عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد طبعا أن يبين للناس أن هذا العمل اللي عملوه عمل شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان وبعث معهم وعاهدهم، ولكنهم غدروا. وغالبا أن يعني أهل الشرك والضلال والإلحاد والكفر يغدرون ولا يفون بمواثيقهم. بارك الله فيكم. In diesem Jahr auch in diesem Monat in Safar gab es auch noch eine natürlich schlechte Nachricht für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar 70 von besten von Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurden getötet. Aber wie? Durch eine Intrige, durch ein sozusagen durch eine Falle. Und das war so, einer kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Leuten von Bani Amr, von Bani Amr Stamm. Der hieß Abu Bara Amr ibn Malik. Und er sagt ihm: Ich möchte den Islam erstmal nicht annehmen und ich möchte auch nicht verlassen. Der könnte sich nicht entscheiden. Aber er hat gesagt: Schick mal uns Leute von dir, damit sie uns sozusagen den Islam erklären und aufklären. Der Prophet sagte ihm: Aber ich mache mir Sorgen, dass die Leute von Najd, dass sie ihnen was Schlechtes tun. Der hat ihm gesagt: Nein, die sind sozusagen unter meinem Schutz. Mach dir keine Sorgen. Die Sahaba, radhiallahu alayhi, sie waren dann in einem Gebiet, das hieß Bi'r Ma'una. Das ist Brunnen von Ma'una. Und das ist so ein Platz zwischen Mekka und Asfa. Zwischen Mekka und Asfa. Als sie dort waren, haben sie Haram ibn Malhan geschickt mit einem Brief an Amr ibn al-Tufayl. Dieser Mann, der hat den Brief nicht genommen. Der hat jemandem befohlen, den Botschafter vom Propheten s.a.w. zu töten. Und das war schlimm bei den Arabern, dass man sowas macht. Ich habe dir Botschafter geschickt, dann tötest du ihn nicht. Aber der hätte ihn trotzdem getötet. Und dann hat er die Leute von Bani Amr gerufen, kommt, wir kämpfen gegen diese Leute. Die wollten nicht, aber es gab von Bani Sulaym drei Stämme, die mitgemacht haben: Re'il, Zakwan und Asiyah. Diese drei, die kamen alle zusammen und die haben die Muslime angegriffen, die haben meisten von ihnen getötet und die haben andere als Gefangen genommen. Und die Muslime natürlich haben auch gekämpft, aber die waren wenig und die anderen waren sehr viel und die haben sie angegriffen, ohne dass die Muslime sich vorbereitet haben. Es gab dann nur einige von ihnen, die am Leben geblieben sind. Amr ibn Umayyah al-Damri, Al-Munzir ibn Muhammad ibn Uqba und Ka'b ibn Zayd. Diese drei waren unter ihnen. Und Al-Munzir und Amr, warum wurden sie nicht getötet? Weil sie etwas holen wollten. Und dann kamen sie zurück und sie haben die Vögel gesehen. Da haben sie gesagt: Es gibt etwas Schlimmes. Und dann sind sie sozusagen, sie wollten weg, aber die Leute könnten diese zwei Sahabe festnehmen. Aber weil sie vom gleichen Stamm sind, hat dieser Amr ibn al-Tufayl die freigelassen. Und als Amr zurückkam nach Medina, Al-Munzir hat gekämpft auch, der wurde getötet. Dann blieb nur dieser Amr ibn Umayyah. Der wurde gefangen genommen. Aber Amr ibn al-Tufayl hat ihn freigelassen, weil er von dem gleichen Stamm war. Als er auf dem Weg nach Medina kam, der hat zwei Leute von Bani Amr gefunden, die haben sie getötet. Der hat die beiden getötet. Der Prophet sagt: Aber wir haben mit ihnen einen Vertrag. Wieso hast du sie getötet? Schau mal, sie haben die Muslime getötet. Der Prophet sagt ihnen: Wir haben mit ihnen einen Vertrag, du darfst sie nicht töten. Auf jeden Fall, der Prophet sagte: Ich werde Ich werde Schmerzen Geld für diese Leute zahlen. Und der Prophet sagte, das ist alles durch dieser Abu Bara, durch dieser Abu Bara Amr bin Malik. Dieser Abu Bara, als er das hörte, das war für ihn schlecht, ja. Dann hat er seinen Sohn geschickt, der hat diesen Amr bin Tufayl, der wollte ihn töten, aber der hat ihn verletzt, aber der hat ihn nicht getötet. Und dann kam dieser Amr selber, der wollte den Propheten töten. Der Prophet hat gesagt, Allahumma kfini Amir. O Allah, genüge mir diese Person. Diese Person wurde erkrankt an so einer Art von Pest und er ist gestorben. In dem gleichen Monat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Weihnachten bekommen. Einmal die Leute von Ar-Rajir, die 10, und einmal die Leute von Bi'r Ma'una. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, der hat einen Monat lang in allen Gebeten Qunut gemacht. Und er hat gegen diese Leute speziell früh gebetet. Der hat gegen diese Leute Bittgebet gemacht. Bis Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt hat, dass er das nicht mehr macht. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, ein Ereignis. Dieses Ereignis beweist, dass diese Leute kein Versprechen gehalten haben, obwohl bei den Arabern das üblich war, das Versprechen zu halten. Und sie haben betrogen und sie haben Intrige gemacht und sie haben die Sahaba getötet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einige von ihnen bestraft. Und die Strafe war sozusagen, wie sie das gemacht haben. Weil manche Leute sagen, ja, wieso hat der Prophet diese bestraft? Ja, natürlich. Wenn er das nicht macht, dann werden sie alle die Muslime angreifen und sie werden die Muslime töten, wie sie wollen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Und ich finde, das war sehr traurig für unseren Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und schaut mal, wie die Muslime gutherzig waren, dass sie mit zu den Leuten gehen und als auch ein Muslim, Al-Munzir, als Al-Munzir, Entschuldigung, Amr ibn Umayya, Abdamri, als er zwei Leute von ihnen getötet hat, trotz dass sie die Muslime getötet haben, der Prophet sagte ihm, nein, du dürftest das nicht tun, weil wir Vertrag mit ihm haben. Und das ist eine Regel für die Muslime. Wenn wir Vertrag mit den anderen haben und sie tun uns Unrecht, wir dürfen nicht Unrecht tun, sondern wir halten uns an die Regeln des Islam. وفي شعبان من نفس هذا العام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر لميعاد أبي سفيان لأنه كانوا قد وعدوهم. قال في بدر السنة المقبلة. واستعمل على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. انتبهوا. عبد الله ابن أبي كان زعيم المنافقين. عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان زعيم المنافقين. ابنه اسمه أيضا عبد الله، كان من أفضل الصحابة رضوان الله عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم في 1500 من أصحابه، وكانت بدر محل سوق تعقد كل عام للتجارة في شعبان. فوصل المسلمون إليها وأقاموا ثمانيا في انتظار أبي سفيان. فخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى بلغ عسفان وقيل مجنة، ثم ألقي الرعب في قلبه فولى له أن يرجع، فقال يا معشر قريش إن هذا العام عام جدب ولا يصلحكم إلا عام خصب، فارجعوا فارجعوا. فلجأ أبو سفيان إلى حيلة يقصد بها تخويف المسلمين حتى لا يخرجون إلى بدر، فيكون خلف الوعد من جانب المسلمين لا من جانبه. فاتفق مع نعيم بن مسعود الأشجعي وأعطاه، يعني جعل له جعل. فذهب نعيم وقال النبي أصحابه إن قريش قد جمعت لكم الجموع، ولكنهم لم يلتفتوا إلى مقالته وخرجوا وهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي أثناء مقام المسلمين بدر اشتغلوا بالتجارة فعادت عليهم بربح عظيم، والمشركون أصبحوا يخافوا المسلمين نتيجة هذا الأمر، وأرادوا أن يحتالوا على المسلمين، ولكن عاد أبو سفيان لأنه خاف، فطبعا صارت الصولة والجولة للمسلمين في جزيرة العرب وليس للمشركين. بارك الله فيكم. In diesem Jahr auch in Monat Schaban gab es natürlich einen Termin zwischen den Muslimen und den Leuten von Mekka, von Badr, von Uhud. Wir haben gesagt, wir treffen uns nächstes Jahr in Badr. Dann kamen die Muslime. Der Prophet Muhammad SAW hat 1500 Sahaba mitgenommen, Gefährten von ihm, und der hat beauftragt Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay, das ist der Sohn von dem Führer der Heuchler von Medina. Pass auf, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ibn Abi Salul ist barakallahu fikum der Kopf von Heuchler. Sein Sohn hieß auch Abdullah. Der war einer von Sahaba, von den Gefährten von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der war sozusagen der beauftragte Führer für Al-Medina. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist in Richtung Badr marschiert, und in Schaban haben die Leute immer in Badr 8 Tage Handel getrieben. Die Muslime waren dort. Abu Sufyan auch kam mit Leuten aus Mekka. Als er aber das gehört hat, dass die Muslime viel gekommen sind und so weiter, hat er Angst bekommen. Dann hat er den Leuten gesagt, Leute, ihr könnt nicht in diesem Jahr kämpfen, weil wir keinen Regen haben und keine Früchte haben. Am besten ist, wir kämpfen in einem Jahr, in dem es Regen gibt und so. Und er hat gesagt, am besten ist, dass wir zurückkehren nach Mekka. Und Abu Sufyan wollte aber nicht von allen Arabern zeigen, dass sie Angst gehabt hat und dass die Leute von Mekka Angst gehabt haben. Deshalb hat er Nu'ayn ibn Mas'ud al-Ashja'i zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Er hat ihm gesagt, die Leute von Mekka, die kamen sehr viel, du musst aufpassen und sowas. Die Sahaba und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagten, Hasbun Allah wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Genüge, subhanahu wa ta'ala. Und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, die Leute von Mekka haben Angst bekommen, die sind zurückgekehrt. Alle Araber haben davon gehört, dass die Mekkaner Angst gehabt haben, zurückgekehrt haben. Die Muslime sind gekommen und die haben in Badr gehandelt und sie haben auch sehr viel Gewinn gemacht, die Muslime. Und das war natürlich ein Schritt, dass die Leute mit den Muslimen nicht mehr das tun, was sie, barakallahu fikum, tun wollten. من أهم الأحداث في هذا العام وفاة أبو سلمة أو وفاة أبي سلمة عفوا. أبو سلمة عبد الله بن الأسد المخزومي مات، وكان من أول الذين هاجروا إلى الحبشة، هو وزوجته أم سلمة، ثم عاد إلى مكة، وكان أول كذلك من هاجر إلى المدينة، وكان قد أصيب في أحد ومات فيما بعد في جماد الأولى، فرضي الله عنه وأرضاه. وكذلك توفى الله سبحانه وتعالى في هذه السنة عبد الله بن عثمان، وهو من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 6 سنين، يعني كان ابن رقية رضوان الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه السنة ولد الحسين ابن علي من فاطمة رضوان الله عليها. كذلك بارك الله فيكم، في هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضوان الله عليها، وكان يقال لها أم المساكين لكثرة صدقاتها عليهم، ولأنها كانت تعطي المساكين كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها إكراما للتضحية والاستشهاد في شخص زوجها الذي مات عنها قيل أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فقتل يوم أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بعد أن قتل بأن تزوج أرملته. وكذلك في شوال من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة رضوان الله عليها، وهي هند بنت أبي أمية بنت الابن عفوا المغيرة المخزومية القرشية، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الذي توفي في هذه السنة كذلك في أولها. فأرسل إليها عمر فاعتذرت وقالت أنها امرأة تغير وأنها ذات عيال، فأرسل وسبحان الله في قصة زواج أم سلمة عبرة بارك الله فيكم، يجب الإنسان أن يعتبر في هذه القصة. فالإمام أحمد روى أن أبو سلمة أتى أم سلمة يوما من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول، يعني لما يقول إن الله وإنا راجعون، ويقول اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت، يقول إن الله وإنا إليه راجعون، وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبر إهابا أي جلدا لي، فغسلت يدي من القرض، القرض هو الحجارة اللي كان يغسل فيها، وآذنت له فخطبني إلى نفسه، فقلت يا رسول الله إني امرأة بي غيرة شديدة وأنا ذات عيال، فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك، يعني سأدعو لك والله سبحانه وتعالى يذهبها عنك، وأما العيال فإنما عيالك عيالي. فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله سبحانه وتعالى بأبي سلمة خيرا منه وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت من أفضل الصحابيات رضوان الله عليها أم سلمة بارك الله فيكم. وفي هذه السنة كذلك انتبهوا إلى هذا الأمر بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود ولغته. ففي صحيح البخاري عن خارج بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه، فتعلمه في 15 يوما. 15 يوم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فتعلمه 15 يوم سبحان الله. طبعا قال أهل العلم أنه كان زيد بن ثابت كان ذكي جدا، وكان زيد بن ثابت من أفضل قراء القرآن وهو الذي جمع القرآن رضوان الله عليه، ولكن رغم ذلك بارك الله فيكم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتعلم لغتهم وأن يقرأ لغتهم وأن يكتب لهم. فهذه من الأحداث التي يجب أن تذكر والله تعالى أعلم. هناك أحداث أخرى لا شك، ولكن في هذا كفاية، وبذلك ننتهي بارك الله فيكم من السنة الرابعة للهجرة. بارك الله فيكم. إرأيك نسيدي إن ديزن يار باسيطن يسز أنا فيشتغس إرأيك نسوان أتولي شو تراوريجس تس أبو سلمة جشتوربن است وندا ساب بيشون إرفيد أخ بارك الله فيكم إن ديزن يار شتارب عبد الله بن عثمان ديزون فالرقية دي تختر فننزم خوفية محمد صلى الله عليه وسلم وندي فاتر اسو عثمان وعفان رضوان الله عليهم. إن ديزن يار اسأل حسين رضوان الله عليه قبوغن الحسين دي زون فن علي بن أبي طالب ونفن فاطمة رضوان الله عليهم. تبقى فيت محمد صلى الله عليه وسلم هات الرمضان انتي زميار Zeynep bint Huzeyme geheiratet. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Zeynep bint Huzeyme nennt man Ummul Mesakin. Die Mutter von den Armen, von Bedürftigen, weil sie sehr viel gespendet hat. Und ihr Mann war Abdullah ibn Jahsh. Und er wurde in Uhud getötet. Und als sozusagen als Ehrung für ihn hat der Prophet Muhammad s.a.w. seine Witwe geheiratet. Salawatullahi wa salamu alayhi. Und auch in diesem Jahr hat der Prophet Muhammad s.a.w. Salama geheiratet. Ihr Mann ist gestorben. Das war in Jamada. Und in Shawwal hat der Prophet Muhammad s.a.w. sie geheiratet. Salama erzählt uns die Geschichte. Omar wollte sie heiraten, sie hat ihm gesagt, nein, ich habe Eifersucht und ich habe viele Kinder, ich kann nicht. Salama erzählt die Geschichte. Er hat gesagt, einmal kam Abu Salama zu mir und er hat mir gesagt, ich habe vom Propheten Muhammad s.a.w. etwas Schönes gehört. Und zwar, der Prophet sagte, wenn jemand dem von euch etwas Schlechtes widerfährt und diese Person sagt, O Allah, a'jurni, belohne mich in mein Problem und gib mir was Besseres als dieses Problem. Und man sagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und wir sind von Allah und wir werden zu Allah zurückkehren. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person Lohn geben und Besseres geben, als was man mit ihm oder als was mit ihm geschah. Dann hat sie gesagt, ich habe das gesagt, als Abu Salama gestorben war. Dann habe ich gesagt, werde ich was Besseres bekommen? Wer ist besser als Abu Salama? Dann hat sie gesagt, dann eines Tages hat der Prophet Muhammad s.a.w. bei mir geklopft und ich habe so Haut von einem Tier gegerbt. Da habe ich die Steine bei der Seite gelegt und der Prophet s.a.w. kam. Der hat gesagt, ich möchte dich heiraten. Da hat sie ihm gesagt, oh Prophet, ich habe viele Kinder und ich bin alt und auch ich bin sozusagen, ich habe Eifersucht. Der hat gesagt, deine Eifersucht, ich mache Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala, das wird von dir weggenommen. Deine Kinder sind meine Kinder. Dann hat sie angenommen. Dann hat sie gesagt, so war mein Bittgebet. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir den Propheten Muhammad s.a.w. als Ehemann gegeben. Und das Beweis, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Frau nicht geheiratet hat, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sozusagen barakallahu fikum um Heirat das gemacht, sondern der hat armen Frauen geholfen oder der hat das als Ehre für Männer gemacht oder als Schutz für manche Frauen. Salawatullahi wa salamu alaikum. In diesem Jahr auch, barakallahu fikum, gab es etwas, was sehr schön war. Zayd ibn Thabit hat die hebräische Sprache innerhalb 15 Tage gelernt. 15 Tage. Eine Sprache mit Lesen und Schreiben und Sprechen. Aber wie? Der Prophet Muhammad s.a.w. hat für ihn Bittgebet gemacht. Der Prophet wollte, dass jemand, wenn die Juden was schreiben oder wenn sie ihm was schicken, dass jemand das liest und ihm sagt und mit ihm spricht. Der hat ihm gesagt, lerne diese Sprache und er hat für ihn Bittgebet gemacht und er hat das gemacht. Salawatullahi wa salamu alayhi. Und Zayd natürlich, barakallahu fikum, war von den bekanntesten, die den Koran am besten gelesen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen, barakallahu fikum, das Gute gegeben bezüglich Al-Quran. Und Zayd ibn Thabit war der Beauftragte von Uthman, dass er den Quran zusammensammelt und er war sozusagen der Beauftragte in diesem Zusammenhang. Es gab auch viele andere Ereignisse in diesem Jahr, aber das sind sozusagen wichtige Ereignisse und somit, barakallahu fikum, haben wir das Jahre 4 nach der Auswanderung auch zu Ende geführt. Und das nächste Mal fangen wir inshallah mit dem 5. Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch jeden Fall Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Morgen haben wir keinen Unterricht, barakallahu fikum. Ma fi indana ghadan dars. Aber morgen, inshallah, für die Brüder und Schwestern im Internet, werden wir das übertragen aus einer anderen Stadt, bi'idhnillah. Auch übermorgen haben wir hier keinen Unterricht.